Wir gehen unseren Weg Step für Step bis zur Spitze des Rap-Geschäfts. Also Hater, vergesst es jetzt, denn ST und Pio machen weiter Stress. Wir gehen unseren Weg Step für Step bis zur Spitze des Rap-Geschäfts. Also Hater, vergesst es jetzt, denn ST und Pio machen weiter Stress. Jetzt kommt ST, schreib meine Texte auf Whisky. Nehme erst auf, wenn ich am Spliff zieh. Ich mach Dreier so wie Dirk Nowitzki. Wenn ich beim Keks wichsen auf den verwichsten Keks ziel. Ich vernichte Rapper, so wie ein Säureregen. Ich vergaß mit Punchlines, so als würd Hitler noch heute leben. Seid lieber schlau und lasst lieber eure Beute reden. Denn wenn ST und Pios bitten, ficken wir euer Leben. Und glaubt mir Leute, das war gerade der Anfang. Was Punk, du kriegst Tritte vor den Kopf wie bei Van Damme. Meine Tracks bringen Stimmung so wie XTC. Dein Rap ist impotent, weil beim Ficken nix geht. Leute hassen mich und machen einen Kopfstand, weil man mich trotz Drohungen immer noch am Block fand. Und wie du siehst, werde ich meinen Weg auch weitergehen, denn MPO wirst du in diesem Business niemals scheitern sehen. Wir gehen unseren Weg Step für Step bis zur Spitze des Rap-Geschäfts. Also Hater, vergesst es jetzt, denn ST und Pio machen weiter Stress. Wir gehen unseren Weg Step für Step bis zur Spitze des Rap-Geschäfts. Also Hater, vergesst es jetzt, denn ST und Pio machen weiter Stress. Ich komm bei dir vorbei und fick deine Frau. Bitch, lauf, denn du Missau bist eine Frau. Du besitzt kein Geld in deiner Scheißwelt. Schiebst dir Langeweile, weil dir außer Wichs nix einfällt. Bei uns ist vor jeder Aufnahme krass, rauchen Pflicht. Du kannst nix dagegen machen, ich werde dir den Spaß rauben, Bitch. Wir hängen Puff, ST fick die Schlampe Vivi, Bro, fix, ich häng daneben und exe meinen Whisky. Du wirst gefickt, glaub mir, warte den Song ab. In deinem Viertel wird es dunkel, Tage des Donners, du kriegst dich selber aus dem Game. Du ein Tag Siege. Frauen beschweren sich, weil ich nur einmal schieße. Keine Zeit, ich bin der Typ, der vom anderen die Perle fickt. Und wenn du mal ehrlich bist, ist mir egal, wer du bist. Du willst betteln, doch immer wenn ich dich ansehe, merk ich, du bist ne tanzende Transee an der Stange. Wir gehen unseren Weg Step für Step bis zur Spitze des Rap-Geschäfts. Also Hater, vergesst es jetzt, denn ST und Pio machen weiter Stress. Wir gehen unseren Weg Step für Step bis zur Spitze des Rap-Geschäfts. Also Hater, vergesst es jetzt, denn ST und Pio machen weiter Stress.